Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Und wir müssen direkt sagen, David, wir haben wieder Wellen geschlagen. Seit unserem letzten Podcast hat Lara Loft ihre Werbung gekennzeichnet und Bernhard Wunzimmer hat das Hater-Interview genauso umgestellt, wie wir es vorgeschlagen haben. Zufall? Nein, ich sage ganz klar nein. Also in einem Fall kann ich tatsächlich sagen nein, denn ich habe mit Lara tatsächlich gesprochen. Ich hatte sie neulich bei einem Event getroffen und da hatten wir uns darüber unterhalten. Und da sagte sie, warum muss ich aus dem Podcast daraus erfahren? Und ich sagte, Lara, hast du nicht. Wusste vorher schon jeder. Aber ja, sie hat es jetzt, tatsächlich gemacht und ich finde es richtig gut. Ja. Also kann man ihr auch nicht mehr vorwerfen. Tatsächlich hat sich es ein bisschen umgekehrt, weil bei uns ist so ein bisschen im Lästerschwestern-Forum, hat sich im Subreddit, hat sich so ein bisschen was eingeschlichen. Das erinnert mich auf Twitter auch, an gute alte Stasi-Zeiten, beziehungsweise an diese Lehrer-Denunzianten-Seite, die es von der AfD jetzt gibt. Ja, ja. Weil ein paar Leute schon ein bisschen über die Stränge schlagen, weil es gab jetzt ein paar, die sagten dann so, ja, aber unbezahlte Werbung, ist das denn nicht falsch? Es gibt ja tatsächlich, ich war neulich auf so einem Event, wo darüber diskutiert wurde, dass DM-Halls ja Hardcore-Werbung wären, wo ich dann meinte, so Leute, ihr seid euch schon darüber bewusst, dass DM noch nie einen Cent dafür ausgegeben hat. Ne? Die schicken ja die Leute nicht mal in den DM oder schicken denen irgendwas kostenlos, sondern die Leute gehen einfach in den DM, kaufen Sachen und zeigen ihrer Community dann, welchen Lippenstift sie am liebsten im DM kaufen, weil das für die Content ist. Und auch viele Leute das als Content sehen, also viele Zuschauer auch wirklich gerne wissen, welche Produkte empfohlen werden von einem Laden wie DM oder Rossmann oder was weiß ich. Und ich glaube, da ist auch das größere Problem tatsächlich eher, da hatte ich ja schon mal drüber gesprochen an dieser Stelle, ich glaube, im allerersten Podcast sogar, dass so diese ganzen Beauty-YouTuberinnen wie Beauty2Go oder so gar nicht verstehen, was sie da halt auch bei jungen Mädels anrichten können. Wenn du die ganze Zeit nur sagst, hier, guck mal, Schminke, Schminke, Schminke, Schminke, dann gibt man halt eine Message mit A, so, ja, nur geschminkt geht sich's gut durchs Leben und B, Konsum, Konsum, Konsum. Es ist alles fragwürdig. Also das ist halt nur ich glaube, es ist immer so eine Verständnisfrage, weil ich glaube, wenn wir einen Film vorstellen und sagen, es ist ein guter Film, dann denkt jeder in unserer Zielgruppe so, ja, cool, ist ein guter Film. Wenn jemand sagt, das ist ein guter Lippenstift, dann denken wir so, kleine Kinder kriegen Lippenstifte verkauft, uiuiui. Aber in Wirklichkeit ist das ja für einige junge Mädels wahrscheinlich genauso ein Thema unter den Freundinnen, welcher Lippenstift der beste ist, genauso wie es bei uns die Diskussion ist, ist der neue Marvel-Film geil oder nicht? Gut, ich muss, will ich mich gar nicht insofern so weit aus dem Fenster legen, weil instinktiv würde ich sagen, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Review-Kanal, der sich mit Filmen und Spielen auseinandersetzt, nehme, das, was ja dann zum Teil auch ins Journalistische hineingerät, wenn ich da dann die Option habe, mir anzugucken, okay, das sind die Pros, das sind die Kontras und den Rest bilde ich, die Meinung kann ich mir selber bilden, gegenübergestellt mit einer Produktvorstellung, die häufig sehr unkritisch sind in solchen Fällen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt auch schon Lippenstift-Reviews, wo jemand sagt, so ja, und das Rot geht mir ein bisschen zu viel in Richtung Bordeaux, das kann ich mit den Schuhen zusammen nicht tragen. Und außerdem, der geht sehr leicht ab. Der ist nicht so wasserfest wie andere Lippenstifte. Ich weiß es auch nicht. Also ich glaube, das ist eine gute Frage vielleicht auch an unsere Zuhörer, die sich jeder vielleicht auch selbst beantworten muss, wie er das dann findet. Ich persönlich will jetzt auch nicht immer gleich Drama schreien bei sowas. Ich finde bei den Beauty-Kanälen tatsächlich am schlimmsten, dass sie alle gleich sind. Also dass es so gar keine Unterschiede gibt. Ich finde das auch eine spannende Frage, weil ich glaube, aus der Sicht von meiner Mutter ist jeder Gaming-Kanal völlig identisch. Die wird nicht mal erkennen, dass Black Ops ein anderes Spiel ist als Fortnite. Das gilt aber natürlich auch nur für diese ganzen Let's Plays. Ne? Also du hast ja auch Kanäle, und davon gibt es leider nur sehr wenige, die sich auf einer anderen Ebene damit auseinandersetzen. Ne? Also ich habe ja hier schon häufiger mal Leute genannt wie Speckobst oder die Pixelspieler oder meine alten Kollegen von Hooked. Denn GG Gamer ist zum Beispiel einer, das sind so Leute mit 2000 Abonnenten, die kennen keine Sau. Aber die machen noch solche Berichte, wie ich sie auch mache. Mhm. So Sachen, wie du so eigentlich sonst nur bei der GameStar hast, so wo ein Team dahinter stecken muss, weil es halt einfach viel Arbeit ist. Nicht viel Arbeit fließt in Sachen wie, ich setze mich vor die Kamera und halte dann einfach was rein. Ja. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht auch tatsächlich In Amerika gibt es sehr viel mehr Unterscheidungen. Ne? Also da würde niemand auf die Idee kommen, der sagt so, hier habe ich den Angry Video Game Nerd, da habe ich, JonTron und so oder eben andere Sachen hier, dieses gibt es diese Did You Know That, diese Reihe, wo du halt diese Gaming-Fakten hast. Also da gibt es schon nochmal Unterschiede. Ich verstehe auch jemanden, der sagt so, hu, das ist ja, eure Film-Content ist auch immer derselbe, aber das ist ja, stimmt ja auch nicht. Ja, ich weiß es nicht, vielleicht ist es tatsächlich als jemand, der tiefer in der Thematik drin steckt, im Beauty-Bereich auch mehr zu unterscheiden. Die könnten uns jemand wie Hatice Schmidt oder in den USA jemand wie eine Michelle Phan früher, die hat wirklich auch Hardcore-Production-Value reinstecken in ihre Beauty-Reviews und so weiter. Naja, es gibt ja, es gibt die Lookbooks, wo die hast du überall. Jemand tänzelt zu Tralala-Musik durch die September-Mode. Das ist mein September-Outfit. Ja, wie heißen die Push-Art oder so, die auch beim Videopreis gewonnen haben letztes Jahr, die sich so richtig krass hart, so fast schon Cosplay-mäßig schminken? So in so. Das ist zum Beispiel eine Sache, da würde ich eine klare Unterscheidung machen. Ne? Also wenn so eine diese Beauty-Mädels tatsächlich einen Effort reinstecken, also wenn sie sagen, so jetzt schminke ich mich wie in einem Film, jetzt schminke ich mich wie so Comicfiguren und so, das finde ich klasse. Und da kriegst du wirklich dann, da hast du ein Tutorial, eine Anleitung. Und zwar nicht nur so ein Tutorial, wie bringe ich mir die Schminke morgens auf. Das ist meine Morgenroutine. Also ich glaube, 50 Facts About Me, diese Lookbooks und die Morgenroutine ist so eine der Standardsachen. Wir sind sehr weit abgekommen jetzt gerade. Sehr weit abgekommen. Ich war nicht nur bei dem Update. Wir haben noch ein weiteres Update. Und zwar, wir hatten vor ein paar Wochen, hattest du mal erzählt, dass dein Netzwerk dir eine E-Mail geschickt hat und dich schon mal so präventiv gewarnt hat, dass YouTube bald etwas umstellt. Und die war so ein bisschen Doomsday-mäßig formuliert, so von wegen, alle YouTuber, die in irgendeiner Form Inhalte von dritten Parteien haben, werden weggestrikt, selbst wenn sie die Erlaubnis für diese Inhalte haben. Und David, du kannst eigentlich deinen Kanal dicht machen, weil das wird dich zerstören. Ja. Also das war ungefähr so die Message. Jetzt ist dieses Programm tatsächlich gestartet. Und was man dazu sagen muss, wir haben tatsächlich zwischenzeitlich mit YouTube gesprochen und haben denen diese E-Mail gezeigt. Und die meinen so, wir haben keine Ahnung, was das sein soll. Wir fragen mal nach, aber haben wir noch nie gehört. Und jetzt kommt raus, was damit eigentlich gemeint war. Und es war halt einfach nur sehr falsch verstanden. Und zwar gibt es jetzt tatsächlich eine neue Ankündigung, dass Duplicate-Content von YouTube besser weggestrikt werden soll. Sieht man zum Beispiel schon in der YouTube-Studio-Beta. Also das hast du ja schon mal erwähnt hier, ne? Genau, da kann man jetzt viel leichter bei YouTube im Interface erkennen, wenn andere Leute, also auch ohne, dass du ein eigenes Netzwerk hast, kannst du erkennen, wenn andere Leute deine Inhalte in 100%iger Länge zumindest hochgeladen haben und kannst sie dafür wegstriken. Da fallen leider Reaction-Videos nicht runter, aber zumindest, wenn Leute einfach deine Videos 1:1 rippen und nochmal hochladen. Und was jetzt tatsächlich betroffen sind, sind einmal offenbar automatisch generierte Inhalte. Die werden wohl leichter weggestrikt. Das bedeutet für mich aber tatsächlich auch Inhalte wie zum Beispiel Dinge wie von Promiflash fast, oder zumindest diese Promi.news und so. Also stimmt, diesem Made My Day Netzwerk, die ja wirklich nur so mit Watch It, das ist so eine israelische Software, so oder ähnlichen Programm, quasi einfach automatisch Bilder aus dem Internet ziehen. Oder so eine Elektronikstimme drüber spricht. Genau, liest aus irgendwelchen aus RSS-Feed gecrawlten Texten irgendwas vor. das kann davon theoretisch betroffen sein. Dann andere quellenbezogene Inhalte, die nicht aufgewertet werden. Also das heißt, da fallen Reaction-Videos eigentlich drunter. Also Reaction-Videos werten es ja ein bisschen auf. Also wenn man jetzt einfach einen Kinofilm hochlädt und so weiter, das ist aber ja sowieso schon nicht, was man, darf man sowieso nicht machen. Und dann, wenn mehrere Nutzer den gleichen Content hochladen, dann kriegt der quasi, der das zuerst hochgeladen hat, das Recht. Inhalte, die versuchen, die Copyright-Tools zu umgehen. Dass das nicht sowieso schon der Fall ist, finde ich seltsam. Aber was so ein bisschen spannend ist, und ich glaube, das ist das, worauf man damals eigentlich hinaus wollte, Inhalte, die quasi Content duplizieren und quasi die Plattform theoretisch zuspammen mit Inhalten, die identisch sind, können jetzt dafür bestraft werden, selbst wenn sie die Erlaubnis haben des Originalbetreibers. Mhm. Also was da theoretisch runterfallen könnte, ist zum Beispiel der Trailer, den wir aufgenommen haben für diesen Podcast. Da haben wir ja beide das identische Video hochgeladen, weil wir es sowohl bei dir als auch bei mir online stellen wollten. Ich konnte, weil ich es tatsächlich zuerst online gestellt habe, konnte theoretisch in dem Tool deins wegstriken, weil du es nach mir online gestellt hast. Das wäre super gewesen. Da hätte ich mich sehr gefreut. Ja, und wir haben natürlich beide die Erlaubnis dafür. Aber in dem Fall hätte YouTube wahrscheinlich eher mir recht gegeben, weil ich der Erste war, der es hochgestellt habe. Aber ich glaube, so wie sich das anhört, betrifft das tatsächlich nur so Kanäle, die halt Content rippen und damit Geld machen oder halt automatisiert Content erstellen. Das heißt, es war bei weitem nicht so dramatisch, wie es damals dargestellt wurde. Auch gut zu wissen. Und ich würde sagen, jetzt lästern wir richtig los. Und wir, zwar. Wir kommen mal zu einer, wir haben ja euch Fragen gestellt. Wir kommen heute zu einer ein bisschen freieren Runde, ja, weil wir einfach so ein paar Fragen auch von euch bekommen haben, die wir ein bisschen einpflegen wollen. Ein paar Vorschläge, wo wir haben, sollen. Und wir haben eure Themenvorschläge mal aufgenommen bei Twitter und bei Reddit. Soll keiner sagen, die Lästerschwestern wären nicht interaktiv. Überhaupt nicht. Wir haben tatsächlich eine Frage, die wir relativ häufig bekommen sind. Wie ist es denn mit weiteren Tourterminen, wo wir neulich in Hamburg unter anderem waren, haben allein dich 5 Leute darauf angesprochen und wir kriegen das immer wieder. Die ganz klare Antwort dazu ist, keine Ahnung. Also die ganz klare Antwort ist, wir wollen es auf jeden Fall machen. Ja. Es ist halt nur ein relativ hoher administrativer Aufwand und für uns auch ein, vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit und kann sich dazu bei uns melden. Wir haben ja mit einem Tour-Promoter zusammengearbeitet in Berlin und das war auch von unserer Seite aus ganz okay. Lustigerweise haben mehrere andere Leute, die da waren und viel mehr Erfahrung haben im Live-Bereich, uns gesagt, dass die nicht so geil waren und dass sie selber viel bessere Erfahrungen gemacht hätten mit Anbietern oder dass sie auch viel fairere Deals gehabt hätten mit irgendwelchen Anbietern. Und das fand ich ganz spannend. Also da müsste man mal gucken, ob es da vielleicht bessere Möglichkeiten gibt, das. Genau, wir schauen, entspannter zu machen. Es ist gar nicht so einfach. Also Ines und Layla machen jetzt zum Beispiel mit Besser als Sex eine Tour und machen das halt, glaube ich, durch 8 Städte oder 10 Städte, sogar Österreich und Schweiz sind dabei und das würde halt für uns beide bedeuten, Robin, der eine Firma hat und eine Tochter hat und mich, der halt auch viel zu viele Termine, ist das gar nicht so einfach, aber ich glaube, wir beide haben Lust dazu. Auf jeden Fall, es sind halt nur 2 Wochen, die man dann unterwegs ist und dann muss aber halt auch garantiert sein, dass es dann vor Ort geil ist, dass alle eine geile Erfahrung haben, dass die Ticketpreise fair sind, dass es für uns entspannt ist und sich halt um alles gekümmert wird, was Reise und Unterkunft und so weiter angeht und auch im Idealfall, dass es sich für alle Beteiligten lohnt und die Ticketpreise gleichzeitig fair sind und wenn dann der Veranstalter sich den Großteil der Ticketpreise einfach in die eigene Tasche schiebt, ist das natürlich blöd, weil dann können die Tickets potenziell um einiges billiger sein oder wir könnten mehr verdienen. Beides gut. Und eine Frage, die sich für uns auch noch gestellt hat, war das Thema, also ich kann mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, wie das Ines und Layla jetzt machen. Nehmen wir mal an, die haben Arschfick als Thema, dann musst du 2 Wochen dieselbe Sache erzählen. Ja, ja. Ich glaube, das wird ganz schön langweilig. Also ich glaube, was halt, wir hatten das ja bei unserer ersten Live-Show, das habt ihr, wenn ihr nicht da wart, habt ihr das verpasst, weil wir das in die Aufzeichnung nicht mit reingenommen haben, haben wir so ein paar spielerische Sachen mit reingenommen. Unter anderem unser Werbespiel, unser Instagram-Ratespiel, ist das Werbung und wenn ja, wofür? Und das ist eine Sache, ich glaube, das ist ein geiles Ding, was man in jeder Stadt machen kann, weil du immer neue Ergebnisse hast. Und ich glaube auch, was eine gute Idee wäre, zum Beispiel, wenn wir in größeren Städten Gäste ranbekommen. Also die Rocket Beans hatten zum Beispiel schon gesagt, ey, wenn ihr in Hamburg seid, kommen wir gerne vorbei. In Köln kennen wir mehr als genug YouTuber, die sich anbieten würden. Man müsste halt nur schauen, ob das passt. Ja. So. Und, aber das ist für 2019, das ist auf jeden Fall auf der Agenda. Wir hatten mal geguckt, wo die meisten Hörer von uns so sind. Es ist witzigerweise Berlin. Berlin und dann Hamburg und dann München, die Großstädte auf jeden Fall, Frankfurt, Leipzig ist dabei und Wien war ganz oben mit dabei. Das fand ich sehr interessant. Wir haben ganz viele Hörer aus Österreich. Wien ist die 4. Stadt an Zugriffszahlen auf Soundcloud zumindest. Also das ist Berlin, Hamburg, München, Wien, Frankfurt, Leipzig, Stuttgart, dann erst Köln, dann Hannover, dann Dresden. Das sind die Top 10. Genau, Dresden machen wir nicht. wir strafen die Oststädte alle ab. Das heißt, Berlin machen wir auch nicht. Ups. Ja, und genau, Köln ist ja ganz spannend, weil Köln ja das Einzugsgebiet einfach riesig ist. Und das sind dann die Städte dann kommt Essen, Bochum, Düsseldorf, Dortmund, die sind alle quasi dann direkt darunter. Das heißt, wahrscheinlich ist der Einzugsbereich im Rheinland-Ruhrgebiet natürlich relativ groß. Wir hatten eine zweite Frage, die haben wir im Reddit sogar schon mal beantwortet. Wollen wir trotzdem hier im Podcast nochmal aufmachen. Es gab nämlich die Frage, lohnt sich denn Podcast überhaupt? Also weil wir mehrfach schon die Frage gestellt bekommen haben von Leuten, die sagen, ah, ich würde eigentlich auch ganz gerne einen machen, oder von Leuten, die sagen, ja, kriegt ihr das eigentlich ohne Patreon-Unterstützung hin? Ja. Das wollten wir nochmal ansprechen. Also ich finde es super spannend, generell bei all diesen Online-Themen ist ja immer die Frage, lohnt sich das? Ja, bei YouTube auch, ist ja bei Instagram, haben wir letzte Woche drüber gesprochen mit Dagi B, die angeblich 287.000 Euro machen soll pro Instagram-Monat. Und das ist halt immer so, dass jedes Interview, ich bin noch nie in einem Interview über YouTube nicht gefragt worden, wie viel Geld man denn damit verdient oder ob man davon leben kann. Und das finde ich so eine skurrile Frage, weil du das halt, also einem Schauspieler, selbst wenn du jetzt nicht so weit in irgendeinen anderen Beruf reingehst, sondern selbst irgendwie sowas in den Medien nimmst, einem Schauspieler wird doch niemand hingehen und sagen, so, hey, wie verdienst du eigentlich bei gute Zeiten, schlechte Zeiten? Kann man davon leben? Ja. Natürlich kann man davon leben. Der ist hauptberuflich Schauspieler. Was ist das für eine dumme Frage? Es ist halt ein sehr neues Ding und es ist vor allen Dingen eins, wo die Leute nicht das Businessmodell dahinter verstehen. Denn es bezahlt ja aktiv keiner von den Zuschauern. Woher soll eigentlich also das Geld kommen? Und das ist ein bisschen so, als würdest du Axel Springer fragen, so, hey, wie kann das denn überhaupt sein, dass sie mit der Bild-Zeitung Geld verdient? So, oder ja, sie kostet ja nur 99 Cent. So viel kostet das Papier schon. Ja. Ich meine, ich kann irgendwo verstehen, woher das kommt. Ich kann auch irgendwo verstehen, dass so diese Neugierde da ist, das vielleicht dann auch selber auszuprobieren. Wir, glaube ich, können als die Lester-Schwester noch sagen, dass wir der Podcast in Deutschland sind, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass alle anderen Influencer auch einen Podcast machen wollen. Ja, würde ich sagen. Also die Sprechstunde ist zum Beispiel einer. Ja. Es gibt einige, die angefangen haben, seitdem wir angefangen haben. Und ich, Zufall? Nein, ich sage wieder nein, Robin. ist einfach so hart selbst überzeugt worden. Die alte Kollegin Nilam zum Beispiel, Nilam Farouk, früher als Darum auf YouTube unterwegs gewesen, heute hauptsächlich als Schauspielerin, die hat jetzt einen Podcast namens Generation Y. Habe ich mal reingehört, ist tatsächlich sehr interessant, weil sie das sehr ähnlich irgendwie über ähnliche Themen spricht, so, tatsächlich so die Zufall? Social Media. Ich sage nein, Robin, zum dritten Mal. Da ist zum Beispiel Robert Hofmann in der ersten Folge zu Gast oder sie hat auch Christoph Krachten. Und hier möchten wir. Den hatten wir auch schon in der Live-Show. Zufall? Nein, ich sage nein. Ja, und hier möchten wir uns bewerben als Gast in jedem anderen Podcast. Ja. Ich habe, weißt du, was ich mal neulich gehört habe? Jetzt kommen wir leider ein bisschen ab vom Thema, aber die besten Freundinnen, bei denen waren wir doch mal zu Gast. Ja. Und wir waren, dieses Podcast-Festival auf die Ohren wurde von denen ja initiiert. Das heißt, die haben das nicht nur organisiert, sie haben sogar die Bühnen selbst aufgebaut, da wo wir waren. Und ich hatte hinterher gehört, dass sie sich brutal verstritten hatten. Hatte das aber gar nicht so wirklich für voll genommen und hatte mir jetzt dann dieser Tage mal die Folge nach dem Festival und die danach angehört. Und Alter, also die sagen da wirklich so Sachen wie, ja, ich konnte dich nicht mehr respektieren, ich bin mir nicht sicher, ob das hier noch weitergehen kann, unsere Freundschaft ist auf jeden Fall nicht mehr so wie vorher und wir müssen jetzt erstmal überlegen und dann endet der Podcast einfach so mittendrin. Die Leute denken sich alle, was ist denn jetzt, war es das mit dem Podcast und in der nächsten Folge arbeiten sie das nochmal auf. Da haben sie dann zum Teil richtig deftige Leserpost bekommen, die den einen sehr beschimpfen, weil der sich so ein bisschen als Tyrannen herausgestellt hat und der andere so in der Opferrolle verharrte und da dachte ich so, Alter, krass. Und habe ein bisschen darüber nachgedacht, wie das bei uns beiden wohl wäre. Und dann fiel mir auf, dass wir ja nicht mit dem Podcast irgendwie angefangen haben, sondern wir haben vorher, wir kennen uns ja jetzt auch schon viele Jahre und haben ja bei Nerdscoop schon zusammengearbeitet und sind da auch schon durch hoch und tief gegangen, haben schon gesehen, wie das manchmal ist, zusammenzuarbeiten. Und glaube ich, haben einen ganz guten Modus entdeckt, wie wir miteinander umgehen und wissen auch, was wir aneinander haben. Und glaube ich, da weiß dann jeder, wer welches Segment übernehmen müsste. Ja, ganz, ganz spannend. Die haben mich gerade eingeladen, ob ich wieder bei Vaterfreuden dabei sein möchte. Vielleicht bin ich dann demnächst auch wieder da und rede über das Kinderhaben. Tu das mal, ja. Nochmal auch ein Tipp dafür. Aber um nochmal auf das Thema, lohnt sich das zurückzukommen? Ich hatte das im Reddit schon mal aufgemacht, den Punkt, weil ich das so überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also die, man kann es einfach mal aus dem finanziellen Aspekt, die beiden leben davon. Ja, Besser als Sex. Ines und Leila, die leben auch von ihrem Podcast. Ines lebt relativ gut von ihren T-Shirts, die sie verkauft. Also die aber, glaube ich, auch gut aus dem Podcast entstanden sind als Merch, oder? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Weil sie werden da schon auf jeden Fall promoten. Und auf der Tour kann man die kaufen und beim Podcast Festival konnte man die auch kaufen. Bedingt sich ja dann alles. So. Ich weiß aber was von der Ariana von Herrengedeck, dass denen das gar nicht so leicht fällt. Also witzigerweise, und das hatten uns auch die besten Freundinnen erzählt, ist erst so seit Januar diesen Jahres. Als wir angefangen haben, Zufall? Zufall. ist erst der Punkt gekommen, wo sich das für viele Podcaster wie zum Beispiel die besten Freundinnen oder Herren gedeckt überhaupt erst rechnet. Und das finde ich interessant. Also auf der einen Seite finde ich es interessant, dass viele jetzt so seit 4 Jahren dabei sind und jetzt erst bei der 100. Folge sind. Wir haben jetzt fast die 40. Aber ich glaube, ganz viele haben erst spät auf dieses wöchentliche System umgestellt. Und ja, also die Podcast-Vermarktung geht gerade durch die Decke. Ihr seht ja, dass wir ab und zu mal Werbung haben. Das ja. ist dann auch eine ganz gute Sache, weil ich meine, viel muss man dafür gar nicht machen. Und das, da kommen wir vielleicht zu dem Punkt, der reine Aufwand für diesen Podcast ist für uns hinsetzen, eine Stunde reden, eine Stunde das vielleicht noch nachbearbeiten, hochladen und den Titel einstellen. Und vorher vielleicht, also insgesamt über die Woche verteilen, nochmal eine Stunde sich mit den Themen auseinandersetzen. Das genau. Ding ist, dass wir uns mit den Themen, über die wir reden, halt die, sowieso auseinandersetzen. Ja. Das heißt, der Mehraufwand ist eigentlich nur dann, bevor wir loslegen, nochmal zusammenzusammeln, was waren diese Woche alles, worüber wir uns nachgedacht haben. So, und deswegen ist es für uns tatsächlich de facto pro Woche, ich glaube insgesamt vielleicht 2-3 Stunden Arbeit. Genau. Und das ist nicht viel, das ist ein Drittel Arbeitstag oder so. Und dafür einfach nur als Hobby sozusagen ist es schon cool und macht Spaß. Und wenn man dann ab und zu auch noch durch irgendwie Werbung oder eben durch eine Live-Show oder sowas die Lage hat, so ein bisschen was zu verdienen und die Arbeitszeit auch quasi dann rückwirkend finanziell lohnenswert zu machen, dann lohnt sich auf jeden Fall. Kann sich natürlich nicht jeder von Anfang an. Das ist halt wieder dieses typische. Ich würde diesen Podcast auch machen, wenn wir keinen Cent dafür verdienen würden. Ich habe ja damals auch angefangen mit Podcasts und habe damals auch keinen Cent damit verdient, einfach weil ich Bock drauf hatte. Genauso wie alle Leute, die eigentlich früher YouTube gemacht haben, weil sie Bock drauf hatten und nicht, weil sie damit unbedingt jetzt, weil sie überhaupt nicht wussten, dass man eines Tages damit Geld verdienen kann. Du müsstest es dann halt neben der Arbeit machen und du könntest auf jeden Fall Dinge nicht rauspushen in der Masse. Ja. Und beim Podcast ist es halt ähnlich. Deswegen hatte ich das im Reddit auch geschrieben, dass ich es halt wirklich nicht verstehen kann, wenn Leute sagen, hey, wir sind auf Patreon angewiesen, ohne Patreon können wir das nicht machen. Denn da kommt für mich der Punkt, das hatte ich schon gesagt, so, wenn ich wirklich unseren Aufwand, nur jetzt unseren Aufwand nehme und den gegenrechne, dann muss ich mich fragen, wie du wirklich in der Lage bist zu sagen, nee, also ohne kriegen wir das nicht hin, wir brauchen eure Unterstützung, dann bist du doch gierig. Also mir hatte neulich jemand, also ohne jetzt Shade hier rausschmeißen zu wollen, weil ich mich mit dem Podcast gar nicht auseinandergesetzt habe, mir hat neulich jemand den Patreon-Link zu dem Podcast von Gunnar Lott geschickt. Stay Forever. Genau. Ja. Und die machen, glaube ich, auf Patreon, das ist ja teilweise öffentlich, also ich glaube, über 10.000 Euro im Monat. Genau, die von Auf ein Bier auch, glaube ich. So heißen die, das ist und der von ich, also, das ist geil für die, ist ja cool. Also, die werden halt dann dadurch finanziell reich. Aber ich hatte auch geredet. Die Frage ist sozusagen, also das Geld ist, glaube ich, nicht notwendig für die Podcast-Produktion. Ich habe auf der EGX mit Leuten darüber gesprochen, die kennen. Und die hatten mir erzählt, dass die unter anderem 2 oder 3 Leute eingestellt haben. Und dann meinte ich, aber wofür denn? Und dann sagten die, die sitzen zum Teil 15 Stunden an der Produktion von einem Video. Jetzt, von einem Podcast. Ich hatte mir neulich zum Beispiel den angehört von Diablo 1. Und der ging, ich glaube, 2 Stunden lang. Und auch bei uns im Reddit-Forum gab es ein paar Leute, die sagten, ja, aber ihr vergesst dann die Podcasts, die sehr thematisch sind, die sehr viel Recherche bedürfen. Ja, klar. Also wenn das einfach eine Audioform eines journalistischen Artikels ist, für den man halt auch 15 Stunden recherchieren würde und man schreibt das wirklich als Skript aus und das ist halt wirklich eine Recherche dahinter, die mit Infos, die sonst niemand hat. Ja, aber das ist es ja nicht. Also ich hatte mir den Podcast dann angehört und also er geht schon tiefer an die Materie. Nun muss man aber sagen, wenn du jetzt einen Podcast hier anschmeißen würdest und sagen würdest, David, rede mal über Diablo 1. Ich fülle dir locker 2 Stunden. Natürlich habe ich dann vielleicht nicht so eine, gehe ich vielleicht nicht 100%ig in die Tiefe, aber ich habe damals bei Giga habe ich mehrere Artikel zu Diablo 1, auch so die Hersteller, die Geschichte, wie es ist entstanden und ich kenne die ganzen Entwicklernamen und wie war das mit den Add-ons, den inoffiziellen und so. Also da könnte ich dir mehrere Geschichten erzählen und einen Christian Schmidt und einen Gunnar Lott, die das als Chef und stellvertretender Chefredakteur jahrelang für die GameStar gemacht haben, dass die 10 Stunden sich hinsetzen, um das zu recherchieren, halte ich für Aber ist das auditiv krass produziert? Also haben die da irgendwie geile Spielsounds reingemixt? Mir wurde gesagt, dass sie alle Amps rausschneiden zum Beispiel, aber also ich hatte nicht das Gefühl, also oder anders, ich fragte mich, weil mir wurde gesagt, ungefähr 6 Stunden ein eigener Cutter, der sich 6 Stunden lang nur um die Nachbearbeitung kümmert. Und auch da dachte ich wieder, warum, so lange sitze ich ja manchmal nicht mal an Videos. Ja, also krass. Also das finde ich ja das Geile am Podcast, selbst wenn wir Sachen rausschneiden müssen, ja. Weil wir uns halt irgendwie hart verrennen in einem Thema oder halt einfach uns wirklich, oder ich huste oder jemand kommt rein oder was weiß ich, das sind so Momente, wo wir es dann rausschneiden. Und selbst dann, da dauert der Schnitt nicht länger als 10 Minuten. Selbst bei einer Stunde, weil ich schreibe mir hier live nebenher Timecodes auf, dann weiß ich an welcher Minute das war. Geh rein, lösch die Stelle und mach's kleiner. Und dann, das Problem ist, im Audiobereich merkst du den Schnitt nicht. Du musst da nicht groß irgendwie was drüber basteln, weil ein Video ist natürlich groß aufwendig. Also um das nochmal zu erklären, wir wollen hier gar nicht, keine Shades über die anderen Podcasts schmeißen, das soll jetzt gar keine Nestbeschmutzung sein. Dafür muss ich sagen, höre ich auch viel zu wenig Podcasts. Vielleicht haben wir aber nicht rein. Also es gibt auf jeden Fall Podcasts, also gerade so also bei Audible zum Beispiel gibt es so produzierte Audiobücher oder halt so, die haben ja so ein eigenes Podcast-Ding. Und da sind halt so Podcasts dabei, wie man das sonst beim BBC oder beim Deutschlandfunk im Radio hört. Also wirklich so Audio-Stories, weißt du, wo jemand halt wirklich von dem Geld nach Indien fliegt und da eine Reportage als Podcast macht über Hochzeiten in Indien. Und dann steht er da und du hörst um ihn herum, weißt du, der hat ein krasses Round-Sound-Mikros mitgenommen, da ist eine richtige Audioproduktion am Laufen, nimmt diese ganzen Eindrücke mit, die werden drunter gemixt und dann sagt er so, ich stehe jetzt hier gerade mitten in Indien, um mich herum, Autos. Und dann hörst du so ein Hupen und dann läuft jemand vorbei und sagt irgendwas auf Indisch und es ist halt so atmosphärisch richtig geil, ist richtig krass produziert, in 5.1 Surround-Sound und was weiß ich. Und da kannst du gerne Tausende von Euros nehmen, um das umzusetzen, 100%. Aber so ein durchschnittlicher Podcast, und das sind ja, ich würde mal sagen, 80-90% aller Podcasts, die groß sind aktuell, sind einfach nur 2 Leute, die da sitzen und reden. Genau. Und also es gab einen Kommentar, den ich auch sehr valide fand. Da meinte einer bei uns im Reddit-Forum, dass er das auch immer so sieht, dass er nicht, dass er bezahlt dann in dem Fall, wenn er bei Patreon unterstützt, nicht mal für die Leistung, die man erbringt in dem Fall, also für den Podcast, sondern für die vielen, vielen Stunden, die dazu für gesorgt haben, dass jemand überhaupt erst so viel Erfahrung bekommen hat. Nehmen wir mal viele sagen ja uns nach, dass sie es toll finden, dass sie diese nicht nur das Geläster über die Sache bekommen, sondern auch das Hintergrundwissen, was wir dann mitbringen. Dasselbe gilt natürlich auch für einen Gunnar Lott und einen Christian Schmidt. Die haben halt Jahre an Erfahrung, die sie aus der Spielebranche und als Spielejournalisten mitbringen. Und Ines und Leila vögeln sich durch bei Berlin seit Jahren. Da ist grundlegendes Wissen da. Und das ist ein valides Argument, das ich tatsächlich selber immer vergesse, wenn ich irgendwie über Patreon nachdenke. Und ich glaube, also, was unser Argument jetzt gerade eigentlich war, und das ist ja das, wir könnten das nicht machen ohne Patreon. Ich glaube nicht, dass die beiden das sagen oder behaupten. Ich glaube, dass das Thema ist eher das, die Qualität, die wir liefern oder auch generell, dass wir uns die Zeit dafür nehmen, sonst würde ich mir einen anderen Job suchen. Es gibt halt Leute, die davon eine andere Denke haben, auch als wir, die sagen so, jede Stunde, die ich arbeite, die ich nicht mit Freizeit verbringe, muss ich halt mein Geld bekommen und sonst mache ich halt einen anderen Job. Absolut gerechtfertigt. Und ich glaube, die Frage ist einfach nur, und das finde ich halt so das Spannende, sollte man in der Lage sein, mit Patreon Profit zu machen? Oder ist Patreon als Plattform eigentlich nur dann fair, in Anführungszeichen, für den Zuschauer, wenn es sozusagen, wenn man kostendeckend arbeitet. Naja, der Zuschauer sieht ja im Grunde, also ich meine, die Zuschauer von jetzt Stay Forever zum Beispiel oder Auf ein Bier, die sehen ja, okay, da kommen jetzt hier 15.000 Euro an. Ich glaube, Auf ein Bier ist bei fast 20.000 oder so. Und die, also du kannst das ja immer sehen und wirst dir ja selber dann irgendwas sagen können, okay, brauchen die jetzt wirklich noch meinen Euro oder meine 5 Euro? Oder ist das, ne, vielleicht liegt es daran. Ist, also, weil das ist der Unterschied. Ne? Also auf der einen Seite, wenn ich zum Beispiel bei der New York Times ein Abo kaufe für die Zeitung, ja, dann unterstütze ich damit die Zeitung, weil ich das möchte und ich kaufe dieses Abo für 5 Euro. Und das sind 5 Euro, die natürlich in dem Moment nicht sozusagen Kosten decken, sondern die wahrscheinlich in der Bilanz am Ende als Gewinn gewertet werden. Genau, aber da kannst du es nicht einsehen, anders als Patreon. Da kannst du es nicht einsehen, aber trotzdem sagen, es ist ja auch ein riesiges Unternehmen und meine Hoffnung ist halt einfach, dass mein Geld dann für mehr bessere Reportagen eingesetzt wird. Was mehr bei Stay Forever ja wohl passiert. Genau, und das ist halt etwas unterstützt und wenn ich jetzt ein iPhone kaufe zum Beispiel, ne, und ich zahle dafür 1.200 Euro, was man heutzutage bezahlt, dann weiß ich ja auch, dass an Produktionskosten in diesem iPhone wahrscheinlich nur 300 Euro tatsächlich benutzt werden. Der Rest ist halt Marge, die dann wieder für Marketing und für den Overhead und halt auch einfach als Gewinn, weil das einfach ein unglaublich krass gewinnbringendes Unternehmen ist. Gehe ich dahin und sage so, nein, Unternehmen dürfen keinen Gewinn machen, und gilt das dann auch für einen Content Creator? Dürfen Künstler keinen Gewinn machen? Dürfen Künstler kein Geld verdienen? Nö, also ich finde es völlig gerechtfertigt zu sagen, auch ein Künstler kann Profit machen. Was ich halt schwierig finde, und ich glaube, das ist hier nicht der Fall, deswegen möchte ich das nicht aus den Augen verlieren, ist, wenn jemand hingeht und sagt, ich brauche eure finanzielle Unterstützung, sonst könnte ich das nicht, und dann hingeht und damit Tausende von Euro an Gewinn raushaut. Genau. Aber also ja, jetzt da wieder lang ausgeholt. Aber in den Fällen lohnt sich ein Podcast, weil die machen über 10.000 Euro im Monat und können damit Mitarbeiter anstellen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe es auch in Reddit geschrieben. Es muss schon ganz viel zusammenkommen, dass sich ein Podcast nicht lohnt. Und ich finde, wenn der Punkt erreicht ist, dann solltest du ihn schon allein deswegen nicht machen, weil wenn er sich für dich nicht lohnt, dann hast du auch keinen Spaß dran. Nee, weil das, was wir sagen, ist, also wir haben ja A, Spaß aneinander. Ich höre dir gerne zu, ich rede gerne mit dir. Ich glaube, das merkt man. Ich finde das Feedback super. Ich finde das super, dass bei uns im Reddit die Leute mittlerweile unsere kleine Recherchearmee geworden sind. Also das ist einfach schön, das zu hören. Auch auf der Straße werden wir überhaupt mehr auf die Podcasts angesprochen als auf die Videos. Gut, wir machen auch keine mehr. Das liegt vielleicht daran, Aber es lohnt sich auch eben, wie gesagt, wegen dem Aufwand. Ja. Ich würde jetzt einmal überschwenken auf ein anderes Thema, was ich auch viele von euch gewünscht hätten, was auch letzte Woche schon eigentlich relevant war, und zwar BetterHelp. Wer das nicht mitbekommen hat, das ist ein Dienstleister in den USA, der sich quasi so als die digitale Alternative für Therapie darstellt. Also du kannst quasi, anstatt dass du zu einem Therapeuten lokal eben bei dir gehst, in so einem Psychiater, kannst du online mit kannst einem Psychiater... Kannst du dir eine App runterladen. Einmal Depressionen wegmachen, bitte. Genau. Und du kannst halt online mit jemandem skypen, der im Idealfall halt auch ein zertifizierter Therapeut ist und genau das Gleiche macht, was du halt auf der Couch auch machen würdest, wenn du da in einem Office sitzt oder was du halt von zu Hause aus machen kannst. Was diverse Vorteile haben soll, unter anderem, dass bis du einen Termin kriegst und bis du halt also diese Entscheidung triffst, in Therapie zu gehen, bis zu einem Punkt, wo die Therapie dann wirklich auch losgeht, dass das ein Prozess ist, wo halt noch andere Sachen passieren können und wo es vielleicht einfach gut ist, wenn du instant sofort Hilfe bekommen kannst. Mhm. Und es soll auch billiger sein, weil natürlich die Leute, die Therapie machen, dann eben keine großen Overhead-Kosten wie eine Praxis haben. Angeblich nur halb so teuer, wie Therapie zumindest in den USA ist. Also an sich war es eigentlich ein guter Service. Aber ganz kurz, wie ist das? Gibt es dann gibt es einen visuellen Kontakt? Also du skypst quasi mit denen. Du skypst quasi mit dem Therapeuten. Und an sich sozusagen hört sich das nach einem guten Pitch an. Das haben ganz viele YouTuber promoted, unter anderem Shane Dawson in seiner Doku zu Jake Paul, was, glaube ich, so der größte Fall war, wo es dann quasi die meisten Leute erreicht hat und, glaube ich, was auch ein bisschen mitverantwortlich war jetzt für den Skandal, weil es einfach so groß war. Einfach diese Dokumentationsserie von ihm über Jake Paul hat ja irgendwie mehrere 10 Millionen Views. Was sozusagen rauskam, wo der Skandal angefangen hat, ist, dass in den Terms of Service von diesem Dienst eben Dinge drin standen wie, wir sind aber halt dann doch kein Ersatz für Therapie. So sollte es vielleicht trotzdem in Therapie gehen. Wir sind quasi nur so eine Überbrückung, Zusatzleistung. Dann stand da drin, dass sozusagen deine Daten nicht sicher sind, 100%, dass sie halt nicht dafür garantieren, dass sie halt in irgendwelche anderen Händen, dass sie nicht dafür garantieren können, dass die Psychiater, Psychologen wirklich zertifiziert sind und nicht einfach irgendwelche Rando-Leute, die da rumsitzen und die halt Tipps geben. Und lauter so Sachen, die halt in den Terms of Service das Ganze wie so ein Scam haben aussehen lassen. Da sind viele Leute draufgesprungen. Ich muss ehrlich sagen, als jemand, der in den USA gelebt hat und weiß, wie leicht man da verklagt wird und wie Leute mit Klagen um sich schmeißen und wie die Terms of Service ja generell auch immer aussehen, ist ja eine Sache, die man selten liest, würde ich der Fakt, dass man sich rechtlich absichert gegen solche Fehler in den Terms of Service, nicht unbedingt als direkten Beweis dafür sehen, dass eben auch unzertifizierte Psychologen da sind, die überhaupt nicht geprüft wurden, sondern eher, dass man sich dafür absichern möchte, dass so ein Prüfungsfall vielleicht mal versagen könnte, potenziell, wo man sich selber große Mühe gibt und dann am Ende man einfach sicher sein möchte, dass man nicht auf 200 Milliarden verklagt wird. Zumal ja jemandem, der wirklich Hilfe sucht, vor allen Dingen, der sie schnell sucht, oftmals ja auch alleine schon hilft, dass da jemand ist, der zuhört. Ja. Solche Leute haben ja ganz häufig das Problem, dass sie sich unverstanden fühlen, dass sie sich ungesehen fühlen. Und wenn dann plötzlich relativ schnell auf einen Mausklick sowas möglich ist, kann das erstmal, ne, also solange es nicht sowas ist, wo dann wirklich Ratschläge gegeben werden, die gefährlich sind, aber mir würde jetzt keiner einfallen, wo das gehen würde. Hier in Deutschland ist es ja zum Beispiel auch so, dass Psychologen, die können nicht einfach sagen, hol dir Medikament XY, dürfen sie nicht verschreiben zumindest. Ja. Das dürfte da drüben nicht anders sein. Antidepressiva kannst du in Amerika ja, glaube ich, relativ offen kaufen. Also generell ist ja, ist ja gefühlte ja ganz, Volksdroge da drüben. Ganz viel Over-the-Counter, was hier quasi nicht so verfügbar wäre und wird ja im Fernsehen auch Werbung gemacht teilweise für Medikamente und du gehst zum Arzt und sagst so, ich möchte gerne diese Werbung aus dem Werbespot, Drogen aus dem Werbespot. Ja, also es gab noch so ein paar andere Sachen. Es gab dann halt, also PewDiePie hat dazu auch ein ganz spannendes Video gemacht, wo er das so ein bisschen aufbricht. Es gab halt viele YouTuber, die halt einfach, und das ist halt mal wieder ein Problem von Influencer-Marketing, die halt einfach richtig dumm Werbung dafür gemacht haben. Die halt gesagt haben, ja, das heilt dich und die haben mich so und so diagnostiziert und das und das und das stimmt halt alles nicht. Also sie haben halt Sachen über den Service, also wo man nicht weiß, vielleicht hat der Service das wirklich auch gemacht bei denen. Das war ein Fehler des Psychologen. Dass er zum Beispiel Diagnosen ausgesprochen hat und so weiter. Aber die Art und Weise, wie es beworben wurde, war auf jeden Fall nicht die richtige. Und das, was viele Leute kritisiert haben, ist, dass mit dem Thema so mentale Gesundheit, Mental Health, Geld verdient wird. Genau, dass da Profit rausgeschlagen wird aus den Problemen, die manche Leute haben. Und bei Jake Paul war dann sogar der Kritikpunkt, dass er in seiner Doku halt so ein bisschen quasi durch das, was er erzählt, hat den Leuten das Gefühl gibt, dass ganz, ganz viele Menschen in Wirklichkeit Soziopathen sind. Und dass eben in dem Kontext von, du bist vielleicht ein Soziopath, dann dafür Werbung gemacht wird, übrigens, hier gibt es jemanden, der dir damit helfen kann. Mhm. Dass das halt so ein bisschen fragwürdig ist. Also mit der Aussage gehe ich erstmal mit, muss ich sagen. Ja, absolut. Aber wenn du dann da sagst, so übrigens, wenn du kein Soziopath mehr sein möchtest, hier diesen Link klicken. Genau, das ist dann schwierig. Das ist schwierig. Also ist sicherlich nicht alles glatt gelaufen. Ich glaube, dass es bei weitem nicht so dramatisch war, wie es dann von ganz vielen so Drama-YouTubern hochgebauscht wurde. Mhm. Wer da aber mit drin saß, war Philipp DeFranco, der selber dafür Werbung gemacht hat. Und der auch als Lehrmeister? Mein Lehrmeister, ja. Was ist nur aus dem geworden? Ich wusste gar nicht, dass das so ein Running Gag wohl ist bei Twin TV. Das haben jetzt irgendwie mehrfach irgendwie Leute geschrieben. Das hatte ich auch gelesen, aber ich habe auch nicht mitbekommen. Wenn Wohnzimmer irgendwie so ein Running Gag ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der mit seiner Firma sozusagen als Agentur aufgetreten und hat Influencer dann an die vermittelt. Was aber wohl in manchen Teilen auch nicht transparent war. Und das schlägt jetzt so ein bisschen einen Bogen zurück zu diesem Patreon-Thema, weil was ich tatsächlich am spannendsten fand und weniger spannend als diesen Dramafall, weil das Influencer Werbung machen für irgendwelche fragwürdigen Produkte, ich finde das Produkt tatsächlich nicht so fragwürdig. Ich finde, der in Terms of Service könnte man vielleicht ein bisschen besser kommunizieren, die Werbung dafür könnte man besser machen, aber dass es diesen Dienst gibt, dass man schnell Hilfe bekommen kann für Leute, die vielleicht auch sich gar nicht raustrauen oder nicht jemanden persönlich begegnen wollen, der bei ihnen in der Umgebung wohnt, sondern einfach sagen, ich möchte mit einem fremden Mann übers Internet kommunizieren, der mir vielleicht Hilfe geben kann. Wenn die tatsächlich alle richtig zertifiziert sind und ausgebildet sind und so weiter, dann finde ich das eigentlich einen ganz guten Service. Ich finde es schwierig. Ich muss sagen, also ich würde eher sagen, also wenn sie sich deklarieren würden als Supplement, also quasi genau, als Sache. Ja, so genau, als wenn sie es richtig bewerben würden und die Leute halt zertifiziert sind, das ist eine gute Überbrückung. Wir sind ein Zusatz für eine richtige Therapie. Nehmen wir mal an, du brauchst dringend jetzt Hilfe, hast einen Therapieplatz oder hast dich dafür beworben zumindest, möchtest die Zeit aber überbrücken mit jemandem, der dir zuhört, dann sind wir die Richtigen. So gibt ja hier in Deutschland eben auch so diese Hilfetelefone. Genau, das ist halt das Ding, so diese ganzen so Selbstmord-Hotlines und so weiter. Überlastet sind. Die sind überlastet, aber die sind natürlich auch kostenlos. Also es ist ein Dienst, der aus dem Grund kostenlos ist. Also ich an sich sozusagen nicht ideal gelöst, aber die Grundidee finde ich gar nicht moralisch verwerflich. Weil sie ja versucht, ein Problem auf eine gute Art und Weise zu lösen. Und natürlich müssen diese Therapeuten auch irgendwie Geld verdienen. Das sind, also wenn das, genauso wie dein Therapeut ja auch Geld bekommt, im Idealfall zahlt es halt die Krankenkasse. Ich garantiere dir, wenn es sowas hier in Deutschland gäbe, hätten wir spätestens in einer Woche die gesamte YouTube-Trending-Seite damit voll mit Real-Life-Stories von jedem einzelnen Vollidioten-YouTuber. Ich Therapie, also genauso wie der Techniker Krankenkasse. Damals jeder in der YouTuber Schule, da hat mir mal jemand meinen Hausaufgabenheft vollgemalt und da musste ich Therapie machen, aber ich konnte nicht, weil es gab einen Dienst nicht. Aber Leute, jetzt gibt es ihn. Wenn ihr meinen Code Bibinator 2048 eingibt, dann kriegt ihr morgen minus Depressionen. Das war ja bei der Techniker Krankenkasse so. Erinnerst du dich daran? Also Flo LeFloid war ja da dabei. Und der hat ja tatsächlich, das ist ja auch vorher schon lange Zeit bekannt gewesen, der hat ja wirklich schlimme Unfälle gehabt und ist stark vernarbt am Arm, kann einen Arm fast gar nicht benutzen. Ach so, und bei Unge war da irgendein Quatsch. Genau, und dann kam irgendwann Unge und der so, ich bin mal eine Treppe runtergefallen, da konnte ich 2 Wochen kein Skateboard fahren, aber die Techniker-Krankenkasse, die hat mir so geholfen. Ja. Also es, irgendwann ich hatte mal Zahnschmerzen und stellte sich heraus, dass ich auf eine Biene gebissen habe. Und also irgendwann wurde es halt einfach skurril und es wirkte halt so ein bisschen so, als würden die Leute einfach, als würde halt einfach irgendwelche Krankheiten, die man mal hatte, so irgendwie aufgebauscht, damit man da einfach noch eine Story zu erzählen kann. Ich habe Phantomschmerzen, weil mein Uropa ist im Krieg gestorben und ich, an derselben Stelle habe ich immer noch Schmerzen. Aber was ich das Spannende fand, sind 2 Dinge. Das eine ist, das erwähnt PewDiePie in seinem Video, dass die YouTuber wohl $200 pro Person bekommen haben, die sich angemeldet haben unter ihrem Raffling. Was unendlich viel ist. Also wenn irgendjemand mal Ahnung hat von so Cost-per-Click-Marketing, du kriegst normalerweise so bei App-Anmeldungen kriegst du Centbeträge pro Anmeldung. Geht ja auch gar nicht. Ich meine, es gibt ja Leute, die richtig Leute umsetzen darauf, wo dann Zehntausende sich anmelden. Also so Affiliate-Marketing und so weiter, das ist schon eine Sache, wovon man man theoretisch auch leben kann, wenn man das irgendwie gut macht. Es gibt ja Leute, die haben es als Beruf gemacht, so über Newsletter so Affiliate-Marketing zu machen und so weiter. Aber 200, also das heißt, wenn sich da nur 1.000 Leute anmelden, verdienst du damit 200.000 Euro oder Dollar. Und 1.000 Leute zu konvertieren bei so einem Dienst in so einer Doku, die irgendwie 13 Millionen Views hat oder sowas bei Shane Dawson, da sind es halt wahrscheinlich eher 10 oder 100.000 Leute, die jemand so ein Abo abgeschlossen haben. 100.000 ist vielleicht ein bisschen viel, aber bei 10.000 hast du damit 2 Millionen gemacht. Ne? Ja, das ist schon echt krass. Und was halt, das fand ich das Spannende, das zahlt so ein bisschen auf diese Patreon-Diskussion ein. Philip DeFranco, was der jetzt gerade macht, ist schon seit längerer Zeit, der baut oder versucht zumindest ein News-Network aufzubauen. Also er hat quasi die Idee sich in den Kopf gesetzt, so eine Art. Das hat er doch mit SourceFed schon mal gemacht. Genau, und SourceFed hat er dann verkauft an Discovery Channel und die haben das dann so runtergewirtschaftet. In den Sand gesetzt. Und er hat dann sagen jetzt wieder was Neues gestartet und die Idee, das ist komplett finanziert über Patreon. Und er hat jetzt inzwischen halt ein riesiges Büro in L.A. Der hat, ich glaube, 25 oder mehr Angestellte inzwischen, die ihm halt bei seinem Content helfen und in der Zwischenzeit eigentlich im Background die ganze Zeit dieses News-Network aufbauen sollen. Von diesem News-Network sieht man bisher aber relativ wenig bis gar nichts und das läuft aber jetzt schon seit über einem Jahr. Also man weiß ja, dass die Mitarbeiter da sind, dass dieses Office da ist, aber man weiß nicht so richtig, was die machen und irgendwie wird da nicht viel produziert. Es gibt zwar exklusiven Content für die Patreons, da passiert wohl ab und zu auch was, da kommen dann, wenn halt neue Formate ausgetestet sind, so ab und zu auf dem Vlog-Kanal auch. Und es gibt auch generell mehr Content. Ich würde auch sagen, dass sein Content journalistisch safer geworden ist. Also die haben auf jeden Fall besseres Research jetzt im Hintergrund. Aber es ist halt noch nicht wirklich, also was die Leute, glaube ich, erwartet haben, was ich auch erwartet habe, war vielleicht auch die falsche Erwartungshaltung, dass halt wirklich so ein, sowas wie The Young Turks oder sowas, halt so, weißt du, so ein weiteres YouTube-News-Netzwerk, wo sowas wie Was geht ab halt oder wie SourceFed da nochmal aufgebaut wird. Das ist bisher nicht passiert und was aber halt den Leuten jetzt sauer aufgestoßen ist, diese ganze Firma wird zu Großteil finanziert durch Patreon. Natürlich macht er auch über seinen Channel natürlich mit AdSense und Merch und Werbedeals auch immerhin weiter Geld und kann davon sicher sehr, sehr gut leben. Aber diese Firma hat eben jetzt diese Deals an BetterHelp mit vermittelt und ist eine kleine Werbeagentur gleichzeitig noch intern geworden. Und in dem Video sagt er, dass das halt auch Teil seines Businessplans für diese Firma ist, eben so eine interne Sales-Agentur zu haben. Sprich, die Leute bezahlen ihn dafür, dass er eine Sales-Agentur aufbaut. Oh, das ist aber schon ein bisschen dreist. Das finde ich auch sehr dreist. Hast du mit ihm gesprochen? Also hast du gesagt, ich habe ihn angerufen und hat gesagt, hier ist your old buddy Robin Blase from you know me, this is not okay. Please stop it, because we have this powerful podcast, it's called The Lester Schwestern. I will Lester about you, if you don't stop this right now. Nee, also das haben wir nicht gemacht, aber das Also ich fand es tatsächlich auch sehr fragwürdig, weil es halt, also die Idee zu sagen, okay, Teil dieses News-Netzwerks ist es auch, dass sich das irgendwann selber trägt und man Patreon halt abschaltet, okay. So dann wie kann man das mit Nerdsgruppen dann kann man das, hat, genau, ja. Dann kann man das auch transparent kommunizieren. Weil du kannst halt nicht, du kannst halt nicht eine Show dir von deinen Fans finanzieren lassen und dann sagen, hier, wir machen hier Werbung mit XXXXX und schalten dann aber die Werbung, also diese Unterstützung der Fans nicht ab, weil dann dich cross-finanzieren zu lassen. Also nicht, aus nicht nur, also ich finde sozusagen, das haben wir bei Nerdscope ja auch gemacht, dass man das quasi in Teil war durch Patreon finanziert und das war aber nicht genug. Also haben wir quasi noch Werbedeals gemacht, die halt sozusagen das dann abgefedert haben. Gut, aber ja, aber die lange, auf lange Sicht war, dass der Plan. Weil der Plan, dass es eben, dass man einen Sponsor findet, der es langfristig trägt, dass wir die Sicherheit haben und wir dann Patreon abschalten können. Und es war sogar, glaube ich, der Punkt, an dem wir Nerdscope aufgehört haben, war der, wo wir es eigentlich abschalten wollten. Genau, wir haben sogar quasi ein Video gedreht, wo wir gesagt haben, so, es reicht jetzt, ihr könnt euer Geld gerne in andere Sachen, sogar, glaube ich, auch gesagt, spendet das Geld, investiert es in andere Sachen. Also wenn ihr, es hat euch ja jetzt aktuell nicht gefehlt, sondern dann gibt es halt in andere coole Patreon-Projekte oder spendet das Geld und so weiter. Und haben es eigentlich beendet und dann zwei Wochen später ist dann aus anderen Gründen Nerdscope beendet worden. Diese Grundgedanke zu sagen, man überbrückt das damit, finde ich völlig gerechtfertigt. Und die Leute geben mir auch willentliche Geld davon aus. Aber wenn sie dann rausfinden müssen, ohne dass das wo angeblich, weiß ich nicht, vielleicht wurde es auch intern in dem Patreon vorher kommuniziert, aber es wirkt jetzt im Nachhinein so, als wäre quasi hinterher rausgekommen, dass mit dem Geld, was die Patreons ausgegeben haben, gleichzeitig noch eine zweite Firma aufgebaut wird, in der man halt so eine Werbeagentur aufbaut, was halt nicht der Sinn ist. Wenn das andere irgendwie nicht läuft, hast du geguckt, ob sich das bei Patreon irgendwie ausgewirkt hat auf die Zahlen? Bei denen tatsächlich sind die Zahlen versteckt. Du kannst dich ja entscheiden, dass du es nicht öffentlich machst. Ich weiß nicht, ob man die Anzahl. Was auch nicht cool ist. Also was auch irgendwie nicht cool ist. Klar, du hast halt immer eine Zahl, die offen da steht und das will nicht jeder. Aber irgendwie ist es ja, das ist halt irgendwie so dieser Deal mit dem Teufel, wenn ich so beschreibe, den du eingehst. Wenn du sagst, du möchtest von allen Geld haben, dann finde ich, dann bist du auch allen irgendwie schuldig zu sagen, hier, das ist die Zahl, die gerade rumgekommen ist. Interessante Sache. Ja, fand ich einfach mal spannend. Ist auch eine gute Überleitung jetzt auf ein weiteres von den Zuschauern vorgeschlagenes Thema. Ich glaube, in diesem Fall war es Frank Sirius, der uns das Thema geschickt hatte, nämlich, was macht man nach YouTube, was mit YouTubern, die in Rente gegangen sind. Es gab tatsächlich auch noch eine andere Frage, die uns fragte, was hättet ihr gemacht, wenn ihr nicht in den Medien gelandet wärt? Das ist ein bisschen so, kann man so ein bisschen vielleicht eins es gibt ja viele YouTuber, die in Rente gegangen sind mittlerweile tatsächlich. Ja, so, Alberto war einer der ganz großen in Deutschland, zu der Zeit. Waititi ja so halb auch. Trending Robin, kennst du den noch? Ja, Trending Robin. Wie hieß denn der hieß doch zuerst Chaos Kid oder der ist dann nur schreiend durch irgendwelche Felder gelaufen. Ja, der war mal so richtig gehypt zwischendurch. Dann international natürlich Leute wie Ray William Johnson, der wieder da ist. Der ist eigentlich nie weg gewesen. Der hat angefangen zu vloggen und macht jetzt tatsächlich auch einen Podcast, wo er über Social Media lästert. Auch erst seit ein paar Monaten. Ach, Zufall. der war eigentlich nie wirklich weg, aber nachdem er sozusagen seine Show hat er immer abgegeben an jemand anderen und den er aber nicht weitermachen lassen. Das hat ja nicht funktioniert, Ich fand den tatsächlich eigentlich ganz cool, der das dann übernommen hat. Ja. War ganz lustig. Aber ich fand die Phase damals geil, wo sie halt Schauspieler, die ihre Filme promoten wollten, dahingestellt haben. Ich weiß, da waren zum Teil wirklich so Medi bis richtig große Namen zum Teil vor der Kamera. Das war sehr interessant. Das war so um 2013 herum. Ja, die haben so ein paar Sachen ausprobiert, was sie quasi mit diesem Channel machen könnten. Das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Gibt ja noch so ein paar andere Leute, die so aus ihren Projekten raus sind. Also so der Hardy zum Beispiel, der bei Pizmin ausgestiegen ist. Oder bei Smosh ist ja der eine von den beiden. Bei Smosh ist jetzt inzwischen raus. Ach so, ja. Und die machen zwar dann alle immer ihre Solo-Projekte, die aber weitem nicht, so erfolgreich sind wie vorher. Wobei es geht auch andersrum. Als ich bei Giga gegangen bin, ging es für mich erst richtig los. Also, aber Giga ist halt so ein Ding, ne, so ein Konglomerat, was so für sich schon nicht erfolgreich war, weil es aber auch so ein obskurer Haufen war. Also, es waren nicht die fünf Gesichter, sondern es war ja ein großes Konglomerat. Es war so ein, Verlag, der dahinter steckt und so. Aber kommen wir mal, noch konkret. Was ich auch super spannend fand, Kev Jamba. Ich weiß nicht, wer den noch kennt, das ist einer der größten amerikanischen Kanäle gewesen. Der hat irgendwann einfach aufgehört von heute auf morgen und dann kam irgendwann später raus, dass der buddhistischer Mönch geworden ist, weil jemand an einem College ihn erkannt hat, als ein ehemaliger Zuschauer, während der da war, um irgendwie Leute zu missionieren. Also ganz strange. Der hat auch so einen ganz komischen Absturz gehabt. Und es gibt natürlich auch so Leute wie Lyant oder wie Marcel, wie heißt der hier? Nicht Marcel, Miguel Pablo. Miguel Pablo, Die quasi sozusagen gezwungenermaßen so ein bisschen aufgehört haben, weil einfach die Zahlen weg waren. Ich glaube tatsächlich, so gemein es klingt, die nächste Person, die das wahrscheinlich treffen wird, nicht mit dem Entzug, aber mit dem gezwungenen, man muss Pause machen, ist Mr. Trashback, der halt mit 700.000 Abonnenten inzwischen irgendwie 5.000 Views auf dem Video hat. Ja, stimmt. Bei dem ist es ja schon ganz krass. Ich denke mal, eine der nächsten Personen könnte sogar ich sein. Also weil ich denke seit längerem nach übers Aufhören. Aufhören, aber nicht nur YouTube, sondern so die ganze öffentliche Persona, weil ich gemerkt habe, dass mich auch diese Social Media zum Beispiel. Ich habe ja mit Twitter schon versucht aufzuhören. Mhm. Ich habe das ja mittlerweile so gelöst, dass ich die Twitter-App nicht mehr auf dem Handy habe, damit ich da gar nicht mehr reingucken kann. Und nur noch, wenn ich am stationären PC sitze, wenn wir da mal was teilen oder ich was suchen möchte, ab und zu dann noch reingucke, aber diese Plattform fast nicht mehr nutze. Aber auch merke, dass Instagram oder Facebook dafür sorgen. Bei Instagram ist es zum Beispiel so, diese Scheinwelt, die sich da aufbaut, finde ich bedrückend auf einer gewissen Ebene. Ich finde bedrückend, alles immer von den anderen zu sehen, und das finde es bedrückend, das dann mit sich selbst zu vergleichen. Du machst das irgendwie instinktiv und automatisch. Ich finde es bedrückend, immer diesen Druck zu haben, irgendwas teilen zu müssen, es aber nicht zu wollen. Also ich bin ja einer, der ganz wenige Bilder nur teilt. Und dann Leute immer wieder sagen, ja, mach doch mehr, dann werden die Zahlen mehr, dann kannst du auch mehr verdienen. Und klar, mehr verdienen ist mehr Sicherheit, ne? Aber ich habe letztes Mal ja darüber schon gesprochen, ich kriege das irgendwie mit mir nicht geregelt, dass ich da irgendwie moralisch, und habe dann jetzt schon mehrfach darüber nachgedacht, mich komplett zurückzuziehen, weil ich immer weniger auch das möchte. So, ich kann noch nicht genau sagen, ob ich das wirklich durchziehe, weil auf der anderen Ebene ja mir auch das wahnsinnig viel Spaß macht, mich selbst auszudrücken mit den Videos. Aber ich bin an einem Punkt angekommen, das hat ja sicherlich jeder mitbekommen, seit ungefähr einem halben Jahr kommt auf meinem Kanal fast nichts mehr. Und das liegt hauptsächlich daran, dass ich eine ganz, ganz heftige Blockade habe, die sich nicht mehr lösen lässt. Also die dazu führt, dass ich sitze an meinem Rechner, ich kriege nichts mehr geschrieben. Das Film-ABC ist gerade so noch das Einzige, was ich hinbekomme, und meine Filmkritiken. Aber das ist es dann auch schon gewesen. Und das ist schon immer eine Qual. Und ich glaube, das lässt sich wahrscheinlich, ja, vielleicht hat da jemand Tipps, muss man mal ganz offen sagen, aber ich glaube, es lässt sich nicht mehr anders lösen, als wirklich einen radikalen Schritt zu machen. Und es wäre schade, aber auf der anderen Seite bin ich auf frohen Mut, es dann mal wieder was völlig Neues auszuprobieren. Mhm. Vielleicht auszuwandern auf den Mond oder so, man weiß es nicht. Ja, aber jetzt mal realistisch, was wäre für dich sozusagen der nächste Schritt, dieses ich gehe jetzt in Rente, sei es, weil du es bewusst entscheidest oder weil auch einfach zu sagen, keine Ahnung, in 20 Jahren das YouTube einfach nicht mehr gibt. Also ich habe früher immer gedacht, so dass, was so ein abstruser Gedanke ist, weil ich so unter Stress ja seit vielen, vielen Jahren bin, mir den Stress auch viel selber mache, weil ich so ein Perfektionist dann auch bin, habe ich immer gedacht, ich werde Zoowärter. Ich habe immer diese Sendung geguckt, die Tiere im Leipziger Zoo, ich weiß nicht, wie die heißt, Tiere, Menschen, Situationen, keine Ahnung. und habe gedacht, so Mann, Scheiße schaufeln im Erdmännchen-Gehege, was für eine geile Sache. Ja, und weil ich stelle mir das super beruhigend vor, und dann im Einklang mit allem zu sein, da das Handy einfach schon längst weggeschmissen zu haben und da nicht ständig drauf zu gucken, nicht immer erreichbar zu sein und so. Das ist natürlich ein Irrglaube, der sich so, der einfach aus diesem Wunsch heraus ist. Ja, dann ruft das Erdmännchen an und sagt, wo ist mein Futter? Ja, ich will kacken, wo ist der Besen? Aber der fußt natürlich auf einer anderen Sache. Und diese Sache muss ich, glaube ich, erstmal in den Griff bekommen. Und dann weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich spiele seit längerem wieder mit dem Gedanken, in den Journalismus zurückzuwechseln. Mir fehlt das Schreiben, mir fehlt auch die journalistische Arbeit, mir fehlt auch das Umfeld. Also ich mag auch einfach, ich hatte jetzt auf der EGX ein Panel mit der GameStar gehabt und mochte einfach wieder unter Kollegen zu sein. Mhm. Ich schreibe jetzt für die M-Games neuerdings. Ich habe die einfach angeschrieben, habe gesagt, hey Leute, ich mag euch so sehr. Habe jetzt schon mehrfach Werbung gemacht. Wie wäre es, wenn ich einfach Artikel für euch schreibe? Was ist denn der Unterschied, für die zu schreiben versus ein Video für dich zu schreiben? Also warum klappt das da? Das ist das Interessante. Das hatte ich ja neulich schon mal versucht aufzuarbeiten. Ich glaube, es liegt daran, weil der Druck so ist auf meinem Kanal, diesem perfekten Bild zu entsprechen. Ja. Und das, was ich mir selber aufgemacht habe, was aber auch die Zuschauer aufgemacht haben. Ne? Also, dass die sagen, der David Hein, wenn der ein Video macht, also ich habe alles stehen und liegen lassen und ich schreibe mittlerweile Sätze und merke schon im Kopf, das ist nicht gut genug. Und ich sehe zum Beispiel auch andere YouTuber, Captain Christian oder den Nerdwriter oder so, wenn die Videos machen, die sind halt auch auf einer anderen Ebene geschnitten. Die sind nicht nur gut geschrieben, sondern da denke ich mir immer, wie geht das? Die sind halt auch die haben Grafikdesign perfektioniert, die wissen, wie man mit Text umgeht und ich kann nichts. Also ich kann schneiden. Aber das machen die ja auch nicht selber, die haben ja inzwischen Leute dafür, die das für die machen. Das weiß ich nicht. Dafür müsste ich vielleicht einen Cutter finden, der das in der Güteklasse hinbekäme. Falls ich ihn mal bewerben möchte, kann er das gerne tun. Also wenn es so jemanden gäbe, dann würde es vielleicht wieder aufhören. Ich kann es dir gar nicht sagen. Aber jetzt gerade ist es so, dass es mich ziemlich hemmt. Und wie gesagt, Schritt in den Journalismus zurück wäre eine Option. Mein Traum wäre tatsächlich aber, eine eigene Produktionsfirma zu haben und irgendwann mal als Regisseur hinter der Kamera zu arbeiten. Ja. Das muss jetzt nicht mal sein, dass ich deutsche Filme drehe oder so, weil die sind leider, das deutsche Kino ist eine absolute Katastrophe. Das kann man sich gerade wieder im Kino anschauen, wenn man sich zum Beispiel den furchtbaren Abgeschnitten anguckt oder Wuff, der jetzt ins Kino kommt. Die deutsche Pornoindustrie hingegen, richtig qualitativ hochwertiges Zeug und die brauchen auch immer wieder Regisseure. Ja, ja, ja. Und Blase Productions produziert auch bestimmt. Ja, aber ich glaube schon, also das wäre was für mich. Ja. Ich glaube, es würde dann weniger stressig werden, aber ich glaube, es wäre schon mal ein Schritt, aus der Öffentlichkeit rauszugehen, weil ich glaube, das bedrückt mich sehr. Am Anfang, ne, kennt das ja jeder, du wirst erkannt und du denkst die ersten Male, oh, toll, ich werde erkannt. Aber ich muss gestehen, es gibt fast weniger, was ich so sehr hasse, wie dass ich bekannt geworden bin. So, also es ist so skurril es auch klingt, aber ich finde das ganz, ganz schlimm, wenn ich Leute sehe, wenn ich aus der Entfernung mittlerweile schon sehe, dass Leute mich erkennen. Ja. Läuft es mir kalt den Rücken runter. Und ich kann dir nicht sagen, woran es liegt, das sind ganz häufig liebe Menschen. Es gibt auch Leute, an denen läuf ich vorbei und die machen dann, hauen mir auf die Brust, weil sie wollen, dass ich stehen bleibe. Ich habe ganz häufig Kopfhörer drin. Im ersten Moment denke ich, Alter, was ist denn mit dir? Ich hau dir gleich aufs Maul. So, ich finde das dann so unglaublich unhöflich. Aber der Großteil ist sehr höflich und ist sehr respektvoll. So. Deswegen kann ich es mir nicht erklären. Ich glaube, es ist einfach so, ich bin überladen mit ganz vielem. So. Und deswegen, das ist der Gedanke, vielleicht selber auch in Rente zu gehen. Also ich für mich ist das ganz spannend. In Rente in Anführungszeichen, also was anderes, um in YouTube-Rente zu gehen. Ich habe ja immer das Glück gehabt, dass ich ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen mache. Und was ich, was quasi neben meinem YouTube-Kanal, mein YouTube-Kanal wäre eigentlich eher das Kleinste ist von dem bisher, was ich mache. Weil ich eben Sachen wie den Podcast habe und Dinge mache wie Follow Me Reports, wo ich Reportagen auch vor der Kamera drehe als Journalist in Anführungszeichen. Und das finde ich super spannend, weil gerade durch Follow Me Reports ich die Chance jetzt hatte, dieses Jahr ganz viele andere Berufe zu sehen und andere Leute zu treffen, die ganz andere Jobs haben, die weit weg sind von dem, was ich kenne. Von einem Pyrotechniker über einen Schornsteinfeger, über einen Jockey und so weiter, einen DJ. Und ich habe da wirklich gemerkt, also gerade jetzt neulich haben wir Pyrotechnik gemacht, die Folge ist jetzt auch schon online. Und da war ein Großteil des Jobs, war Rohre zu befüllen mit Sprengstoff und die dann mit solchen kleinen Nägeln zusammenzuhämmern. Und das war halt irgendwie cool, das einmal zu machen. Aber ich habe am Ende gemerkt, das ist halt einfach nur ein handwerklicher Job. Ich würde hier den ganzen Tag, jedes Jahr immer das Gleiche machen. Klar, das Feuerwerk sieht am Ende immer schön aus und du hast was anderes, aber du klopfst jeden Tag irgendwie diese Bomben in ein Rohr, klopfst die Rohre zusammen und ich habe einfach während diesen wenigen Stunden, die ich da war, schon gemerkt, dass das, was ich an dem, was ich liebe, was ich mache, so sehr mag, ist, dass ich so kreativ sein kann und so vielfältig und dass ich jeden Tag irgendwas anderes machen kann und dass es eben nicht so ein Bürojob ist, wo man jedes Tag das Gleiche macht oder einen handwerklichen Job ist, wo man jeden Tag eine Wand anmalt. Das mag ich auch. Und ich verstehe auch die Faszination von dieser Routine, aber gleichzeitig merke ich, dass das überhaupt nichts für mich ist. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass und das merke ich, dass dich diese mangelnde Routine, die führt dazu, dass du dich nie nur auf eine Sache konzentrieren kannst. Du bist ausgelaugt, gerade weil wir sehr viel reisen müssen dazu auch noch. Und du kommst manchmal von, ich habe das an einigen Tagen, ich komme von dem einen Termin, komme hier ins Büro, wir nehmen den Podcast auf, muss dann schon wieder zum nächsten Termin, gehe dann in eine Pressevorführung ins Kino und soll dann irgendeinen kreativen Text für eines meiner Videos schreiben und habe da schon viel andere Dinge gemacht. Das ist früher, als ich zu Giga ins Büro gegangen bin und wusste, okay, heute schreibe ich den ganzen Tag oder ich nehme ein Video auf und dann ist das mein Job, war das deutlich einfacher als heute als Selbstständiger, wo ich mich auch noch selber organisieren muss zudem. Ich glaube, was die Lösung ist, ist einfach, sich mehr Pausen zu gönnen und vielleicht einfach mehr Urlaub zu gönnen, als das jemand hat, der eben diese Routine hat. Weil es ist schon wirklich so, also ich merke, dass wir haben jetzt neulich gerade auch wieder Following Reports gedreht, und Drehstart war um 6 und ich war um 14 Uhr fertig. Und dann meinte ich zu meiner Freundin, ich würde jetzt ins Büro kommen. So. Und dann meinte sie, du hast heute schon 8 Stunden gearbeitet. Ja, stimmt. Und dann ist mir erst, für mich war es völlig selbstverständlich, dass es ist 14 Uhr, ich muss jetzt ins Büro. Ich habe inzwischen hier Mitarbeiter sitzen, es gibt Dinge zu tun, bis 18 Uhr bin ich hier nicht raus, weil ich habe auch 20 E-Mails bekommen seit heute Morgen, die muss ich noch beantworten. Es gibt Dinge auf der To-Do-Liste, die erledigt werden müssen. Und ich bin dann tatsächlich nach Hause gegangen. Ich fand es auch gut, dass du gestern an deinem, das muss man dazu sagen, du hattest Geburtstag diese Woche. Ja, ich fand es auch gut, dass du an deinem Geburtstag nicht im Büro warst. Ja, den habe ich mir dann auch gegönnt. Also es war wirklich, ich habe einen halben Tag Pause gemacht sozusagen, weil ich schon 8 Stunden gearbeitet hatte und dann am nächsten Tag für meinen Geburtstag auch Pause gemacht, mitten in der Woche. Das kann ich mir halt auch erlauben als Selbstständiger, dass ich mir das selber einteile. Mhm. Und das ist eine tolle Freiheit, aber ich erwische mich auch selber dabei, dass ich mir diese Pausen viel zu selten gönne. Meine Freundin und ich haben uns jetzt als Regel gesetzt, dass wir eigentlich keine Aufträge mehr am Wochenende annehmen, weil ich einfach nicht mehr am Wochenende da war, weil immer irgendwas war. Dann ist halt irgendein Event, irgendein Speaker-Ding, irgendein Dreh ist halt dann doch mal am Wochenende. Robert Hofmann macht das ja so, der sagt, am Wochenende kommt ihm gar nichts rein. Ich habe jetzt erst wieder einen angenommen, da muss ich nach London für 10 Minuten Spider-Man angucken für Sony. Und es geht mir gerade schon wieder voll auf den Sack, dass ich es gemacht habe. Und ich sage zu dir auch immer, das finde ich ja so witzig, ich sage immer wieder, Robin, pass auf dich auf. Wir haben so viele Situationen, wo du Termine annimmst, die unnötig sind und vor allen Dingen auch, wo du dann mit dem Handy in Gesprächen anfängst zu tippen, während wir noch uns unterhalten. Das machst du ja mit jedem. Und sag dann immer warnend, du wirst irgendwann wie ich. Und ich bin ja schon vor 2 Jahren mal auf der Straße umgekippt und habe jetzt den Punkt erreicht, wo ich eigentlich, die Leute sagen mir jetzt immer wieder, ey, du musst weniger Stress haben. Und ich sage ihnen immer, ich habe gar nicht so viel Stress. Nur ist der Punkt gekommen, wo sich so viele Berge aufgestürmt haben, weil ich so viele andere Bereiche meines Lebens außer Acht gelassen habe, dass sich da so viel aufgetürmt hat, dass immer eine schwarze Wolke mit mir mitzieht. Ich habe immer das Gefühl, zu wenig zu tun. Immer wenn ich mich hinsetzen will, um auszuruhen, denke ich, nee, eigentlich hast du noch so viel zu tun. Das lähmt mich völlig. Mhm. Kenne ich genauso das Gefühl. Und es sorgt dann dafür, dass ich noch weniger mache. Und dass ich mit Bauchschmerzen morgens aufwache und mit Bauchschmerzen ins Bett gehe. Und ich glaube, so wirst du dann auch mal. Ich liebe die Vielfalt, aber die Vielfalt sorgt natürlich für mehr Stress. Ja. Wenn du einen Podcast hast, musst du dich erst darauf konzentrieren. Dann habe ich eine Firma, in der wir andere Dinge tun. Dann habe ich meinen Kanal, dann bin ich als Moderator unterwegs. Ich habe jetzt gerade wieder Schauspiel gemacht. Und das Ding ist, ich weiß in meiner Zukunft auf jeden Fall, ich liebe all diese Dinge. Und ich habe auch die Möglichkeit, all diese Dinge auszuprobieren, durch die Freiheit, die ich habe. Und deswegen bin ich mir auch sehr sicher, dass ich nie etwas anderes machen werde oder auch machen muss. Weil dann mal nimmt Schauspiel mehr Zeit ein vielleicht, weil ich irgendwie eine coole Rolle habe. Mal nimmt Moderation als Host von so einer Sendung wie Following Reports mehr ein. Oder mal bin ich einfach nur Moderator oder Speaker auf irgendwelchen Events. Weil deine eigenen Interessen sich ja auch immer wieder wandeln. Genau, weil mich interessieren einfach sehr viele unterschiedliche Dinge. Und mal mache ich vielleicht wieder eine Gaming-Sendung wie Nerdscope, die ja, als wir die gemacht haben, auch irgendwie 80-90% meiner Arbeitszeit für ein Jahr eingenommen hat, wo wir wirklich nur eine Gaming-Show gemacht haben. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mir sehr geholfen hat. Ja. Also ich merke, ich brauche feste Projekte, am besten so solche, die dann sich auch durch die Woche ziehen. Ich fand bei Nerdscope gut, dass ich nebenbei noch die Möglichkeit hatte, so auszufranseln, also hier und da mal was machen konnte, was auch nicht gut war, weil auch da hatten wir zum Beispiel lange Arbeitstage, wo dann klar war, jetzt hätte ich nicht noch weiterarbeiten müssen. Ja. Aber ich merke, dass ich das brauche, weil dann habe ich so einen zentrischen Kern, um den ich mich drehen kann, der dann auch dafür sorgt, dass so ein bisschen Routine und da war der Teamgedanke war auch einfach da. Jetzt, wo ich alles mache und irgendwie nichts, merke ich, das finde ich gar nicht gut, das finde ich total ungünstig. Sowas würde ich mir tatsächlich wieder wünschen. Es war eine Frage tatsächlich, ob wir sowas mal wieder machen wollen, und ich kann nur von mir aus sagen, hätte ich super gerne wieder. Aber solche Shows wachsen nicht auf dem Baum. Funk sucht keine Gaming-Sendung mehr. Mit denen hatten wir das ja zuerst gemacht. Und sowas, wir wurden in der Vergangenheit von Sky gefragt oder anderen, ob wir mal was konzipieren können, aber das ist irgendwie immer hängen geblieben irgendwo. Ja, ja, deswegen, so ist das ja immer. Also man schickt da irgendwelche Sachen hin und dann irgendwann findet es geil und der drüber sitzt, findet es dann vielleicht auch noch geil und der dann ganz oben sitzt, findet es dann nicht geil oder hat auch keine Zeit, sich anzugucken, ja. Dann bleibt das ein halbes Jahr liegen und dann ist es nicht mehr relevant. Also das passiert ja bei jeder Art von Pitch, habe ich das Gefühl. Und das ist schade. Ich würde auch voll gerne wieder was in die Richtung machen, aber die Gegebenheiten müssen halt klar sein. Patreon. Patreon wäre doch mal eine Idee, Robin. Ja, ja, vielleicht. Das war jetzt überraschend deep. Der war mega deep, war ganz anders. Aber das ist passiert, wenn nicht so viel passiert ist in der Woche und man sich eher auf die Themen der Zuschauer einlässt. Finde ich gut. Ich würde sagen, wir gucken dann einfach mal, ob in der nächsten Woche mehr passiert. Ja, ich würde euch noch mit einer lustigen Sache. Es war jetzt sehr deep und bedacht. Willst du noch wirklich noch eins aufmachen? Ich würde es nicht aufmachen. Ich würde einfach den Leuten das einfach einmal kurz mitgeben für zwei, drei Minuten. Achso, du willst die Rewe-Sache erzählen? Ja. Komm. Kronkrafter hat seine Pizza jetzt rausgebracht und man kann einfach nur empfehlen, diese 10, 20 Minuten aus Scheißigkeit sich nicht anzugucken, weil jetzt gerade in den Trends und zwar haben die irgendwie nicht nur diese Pizza als Werbung gemacht, sondern haben gleichzeitig, weil Rewe der exklusive Partner ist, mit Rewe da auch noch zusammengearbeitet. Und offensichtlich war Teil des Deals. Es tut mir mega leid, ich kaufe super gerne im Rewe ein, aber diese Werbekampagne ist einfach richtig Müll. Ja, ist richtig Müll. Also offensichtlich war Teil des Deals, dass Kronkrafter seine Kindergartenarmee auf den Rewe-Kanal schickt, damit die ein bisschen Abo-Schub bekommen. Weil da machen sie so ein typischer Corporate-Channel, wo sie halt ihren Kram, ihre Werbekampagnen ausspielen. Sie machen erst so einen Kronkrafter randaliert in dem Rewe und macht da lauter Sachen, die halt, wenn das irgendjemand nachmacht, auch einfach hochgradig illegal sind. Erstmal das ist erstmal so eine Sache, warum sollte man zeigen, dass man sich kacke in einem Rewe-Markt verhält, ohne dabei anzusprechen, das ist natürlich mit Rewe abgesprochen. Das Ding ist, also sie tun die ganze Zeit so durchgängig, ununterbrochen, als wäre das echt. Und es wird irgendwie nicht aufgelöst. Ja, er setzt sich zum Beispiel an die Kasse und macht eine Durchsage. Und das alles hat keinerlei Konsequenzen. Klaut eine Uniform von Rewe und läuft dann damit rum. Und am Ende gibt es dann doch die Konsequenz. Er wird nämlich abgeführt, aber dann stellt sich im nächsten Video heraus, und dieses nächste Video ist natürlich nur auf dem Rewe-Kanal, dass er ins Rewe-Hauptquartier gebracht wird. Das ist so strange. Also, er wird in so ein Kochstudio im Rewe-Hauptquartier gebracht, wo dann irgendjemand ihn in Empfang nimmt und sagt so, aha, ich habe gehört, du hast dran daniert. Ja, dann müssen wir jetzt mal drüber reden. Ach, du hast eine Pizza rausgebracht. Ach, ist ja schon die zweite. Ja, dann lass sie doch mal kochen. Und dann wird es eine Kochshow, wo sie ihm Interviewfragen stellen. Das ist so schlecht. Es ist war auf Platz 1 in den Trends und offenbar haben sich da ganz viele gedacht, so, ey, das like ich, weil das Ding hat halt auch wahnsinnig viele Likes. Ja, seine Fans wahrscheinlich, ne? Ja, aber es ist ihn geil. Es ist halt bitter, also, weil eine Kochshow mit einer Tiefkühlpizza zu machen, ist ja eigentlich schon ein Gag im Gag, aber dass sie das auch noch so gefaked stelzen und dann steht da dieser Werbetyp von Rewe und sagt, also, man schmeckt den schwarzen Boden gar nicht so raus. Und dann sagt Luca, ja, also, das war ein Wunsch von uns, dass man das Schwarz nicht rausschmeckt. Und ich dachte, wo schmeckt man Schwarz eigentlich sonst so raus? Aus welchen Sachen? Nach was hätte das geschmeckt? Lakritze? Oder ich denke mir bei dem immer nur, halt deine Fresse. Ich will den ja immer nur, es tut mir leid, aber der ist einer, wir haben eine Frage bekommen, welche Influencer und so am meisten triggern. Und der ist einer von denen, der ist ganz oben bei mir. Also, die brauche ich nur das Gesicht sehen. Und hast es vorhin selber gesehen, ich saß halt da die ganze Zeit. Ich hätte mir so ein Reaction-Video drehen müssen. Ja, die Hand am Gesicht, immer die Augen so runtergezogen, jede Minute ging mein Gesicht weiter nach unten. Weil wir haben das, glaube ich, insgesamt sein Video und das von Rewe fast zu Ende geguckt, also irgendwie fast 20 Minuten. Und David saß einfach nur da, Gesicht versunken in den Händen, hat kein Wort gesagt, einfach nur geschnauft. Ich halte sowas nicht aus, ich finde das ganz schlimm. Ihr könnt es euch gerne versuchen anzutun, oder aber nicht. Eigentlich auch lieber nicht. Es ist einfach, für mich ist es lustig, weil das ist wieder so dieses Spannende. Das wird mega erfolgreich sein. Diese Pizza wird sich unglaublich gut verkaufen. Ja. Die ganzen Kinder werden alle in den Laden rennen, werden alle so tun, als wären sie Rewe-Mitarbeiter und keine Ahnung. Na ja, gut, und das wahrscheinlich. Alle, das ist jetzt werden ein bisschen alle Rewe im Kopf behalten und ihre Eltern zwingen, in den Rewe zu gehen, weil es nur da diese Pizza gibt. Ja. Und am Ende des Tages wird irgend so eine Werbeagentur sagen: Guck mal, wir haben so viele Pizza verkauft, was für eine krasse, mega krasse Erfolgszahl. Der Rewe-Kanal hat 3000 Abonnenten dazu gewonnen und 500 Millionen Views gemacht, was sie noch nie vorher hatten. Wow, wow, mega krass. Ein sehr interessantes. Und es ist halt einfach scheiße. Ja, es ist ein sehr interessanten Kommentar, hatte ich gesehen im Video von Malternativ. Der hatte eine Werbekritik dazu gemacht und der sagte, ein Fakt, der ja noch dazu kommt, ist, so ist das ja in der Marktwirtschaft, wenn du jemandem sagst, hier, ne, jemand bringt ein Produkt aus und du kaufst das viel, dann gibst du ihm das Signal, ah, okay, das sollte ich nochmal machen. Mehr davon, ja. Das heißt also, dieser vegetarische Aspekt, der da ja ein bisschen durchkam, wo wir uns letzte Woche drüber lustig gemacht haben, dass der Schinken da, den man runternehmen kann und so. Mittlerweile ist es so, dass das Rewe auf der offiziellen Produktseite oder die offizielle Produktseite der Pizza entfernt hat, diesen Zusatz, dass man den Schinken bitte runternehmen soll. Also das stand da drauf, das stand auf der offiziellen Seite. Das hat nicht nur er gesagt. Das wäre nur von ihm. Oh Gott, dann sind wir noch immer. Ich sagte ja letzte Woche schon, ich nahm ja schon an, dass das irgendwie in einem Meeting haben die das zusammen entschieden, weil es war einfach zu dumm, dass das nur von einem verbockt worden sein kann. Dann nehmt das tote Tier bitte und schmeißt es einfach weg, genau. Dann ist es vegetarisch. Und Malternativ meinte halt so, dazu kommt aber trotzdem noch, dass wenn das jetzt ganz viele Kids kaufen, dann sagst du der Fleischindustrie, ja, schlachte trotzdem weiter Schweine. So, ne? Und das sind ja so Sachen, die dann eben noch dazukommen. Aber das finde ich eigentlich eine richtig geile Idee. Eigentlich finde ich, man sollte jetzt einfach überall hingehen, auf jedes Fleischprodukt vegetarisch draufschmeißen. Weißt du? Auch dieses Hackfleisch ist vegetarisch, wenn sie das Hackfleisch einfach direkt in die Mülltonne packen. Gut, damit entlassen wir euch aus der heutigen Folge. Tschüss.